Abschnitt 36 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Katharina. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 36. Die Oldenburgischen Spielerprozesse Teil 7. Auf Befragen des Vorsitzenden äußerte der Zeuge, er wolle nicht sagen, der Angeklagte sei vom Vorsitzenden im Prozess Schweinert liebevoll behandelt worden, man könne aber sagen, er sei nicht gehässig behandelt worden. Auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt Dr. Herz bemerkte der Zeuge, er habe als Referendar mit damaligen Kollegen lustige Sieben gespielt. Soweit er sich erinnere, habe er einen Kellner niemals angepumpt. Er gebe zu, dass über dasselbe Beweisthema, über das die Kellner Meyer und Laturnus als Zeugen benannt waren, noch 40 bis 50 andere Zeugen von der Verteidigung vorgeschlagen waren, dass diese aber in keiner Verhandlung vernommen wurden, weil der Gerichtshof abweichender Ansicht bezüglich dieses Punktes war. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Sie haben bereits gesagt, Herr Staatsanwalt, dass Sie als Referendar im Oldenburger Casino lustige Sieben gespielt haben. Haben Sie auch später noch gespielt? Zeuge. Ich habe auch als Auditor und als Regierungsassessor und Gerichtsassessor noch gespielt. Verteidiger. Haben Sie auch als richterlicher Beamter gespielt? Zeuge. Ich erachte es nicht für meine Pflicht als Zeuge, eine Frage zu beantworten, die sich auf meine Privatverhältnisse bezieht und mit der Sache absolut nichts zu tun hat. Verteidiger. Ich bin entfernt, Ihnen Verlegenheiten bereiten oder Ihnen Moral predigen zu wollen. Ich halte aber die Beantwortung der Frage für erheblich, um festzustellen, dass richterliche Beamte in dem Prozess Schweinert nicht unbefangen sein konnten, dass sie sich durch die Behauptungen des Angeklagten Schweinert, insbesondere aber durch die eidliche Aussage des jetzigen Angeklagten Meyer verletzt fühlen mussten und somit pro domo handelten. Staatsanwalt Becker. Ich muss die Frage des Herrn Verteidigers, die mit dieser Sache durchaus nichts zu tun hat, beanstanden. Vorsitzender. Ich muss auch erklären, dass die Frage nicht zur Sache gehört. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Ich will keinen Gerichtsbeschluss beantragen. Zur Sache gehört aber meine Frage vollkommen. Zeuge, Staatsanwalt Dr. Fimmen. Ich will bemerken, dass ich nur deshalb die Frage nicht beantworten will, weil es mein Prinzip ist, eine Frage nicht zu beantworten, die nicht zur Sache gehört. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Ich muss darauf bemerken, dass Prinzipien billig wie Brombeeren sind. Zeuge, Staatsanwalt Dr. Fimmen. Ich muss den Herrn Vorsitzenden bitten, mich gegen den Angriff des Herrn Verteidigers in Schutz zu nehmen. Vorsitzender. Herr Rechtsanwalt, Sie werden zugeben, dass der Ausdruck »Prinzipien sind billig wie Brombeeren« ungehörig ist, zumal doch der Herr Zeuge nur ausdrücken wollte, er lehne die Beantwortung der Frage ab, da sie nicht zu seiner Zeugenpflicht gehöre. Verteidiger. Ich bemerke ausdrücklich, dass der Ausdruck nicht gegen die Person des Herrn Zeugen gerichtet war. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Jonas. Herr Staatsanwalt, haben Sie in dem Prozess Schweinert die Anklage nur vertreten oder waren Sie Dezernent? Zeuge. Ich war Dezernent und habe die Sache Schweinert ganz selbstständig geleitet. Verteidiger. Herr Staatsanwalt, ich muss nun eine Frage an Sie stellen und Ihnen anheimgeben, aufgrund des § 53 der Prozessordnung die Genehmigung Ihrer vorgesetzten Behörde einzuholen. Ich frage Sie, haben Sie über das Verfahren wie der Schweinert Ihrer vorgesetzten Behörde oder sonst einer höheren Instanz Mitteilung gemacht? Zeuge. Es ist bereits der Vorwurf in der Presse erhoben worden, ich wäre vom Herrn Minister Rustrat beeinflusst worden. Ich erkläre, dass ich niemandem eine Mitteilung gemacht und auch von niemandem beeinflusst worden bin. Verteidiger. Sie haben auch gegen Biermann das Verfahren geleitet. Haben Sie in diesem Verfahren eine Anweisung erhalten, etwa Biermann verhaften zu lassen, oder haben Sie mit jemandem darüber gesprochen? Zeuge. Ich habe auch im Verfahren wie der Biermann ohne jede Beeinflussung vollständig selbstständig gehandelt und auch selbstständig den Entschluss gefasst, den Angeklagten Biermann in Haft zu nehmen. Staatsanwalt Becker. Ich muss doch bitten, den Gerichtshof nicht mit Fragen zu belästigen, die mit der gegenwärtigen Sache absolut nichts zu tun haben. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Jonas. Ich muss gegen die Äußerung des Herrn Staatsanwalts, dass ich den Gerichtshof mit Fragen belästige, ganz entschieden protestieren. Wenn ich eine Frage stelle, so erfülle ich nur meine Pflicht als Verteidiger. Ich stehe der Sache ebenso objektiv gegenüber wie die Herren Geschworenen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Herr Staatsanwalt Fimmen, Sie sagten vorhin, Sie haben den Angeklagten, als Sie ihn im Schweinert-Prozess sahen, wiedererkannt. Fühlten Sie sich nicht dadurch befangen? Zeuge. Das kann ich nicht sagen. Oberamtsrichter Dr. Carstens. Er habe, als er noch Staatsanwalt in Oldenburg war, im Casino einmal gepokert und 64 Mark verloren. Über die Spielertätigkeit des Ministers Rustrat könne er nichts bekunden. Assessor Dr. Torade, Oldenburg. Er habe im Oldenburger Casino gepokert und lustige Sieben gespielt. Minister Rustrat habe nicht mitgespielt, wenigstens habe er keine Kenntnis davon. Wenn der Minister mitgespielt hätte, dann wäre ihm das zweifellos mitgeteilt worden. Gymnasialdirektor Dr. Frühstück, Birkenfeld. Er sei früher Gymnasiallehrer in Oldenburg gewesen und habe als Reserveoffizier an den Reserveoffiziersabenden oftmals mit dem Minister Rustrat, der auch Reserveoffizier war, unter anderem lustige Sieben gespielt. Seit seiner Ernennung zum Oberstaatsanwalt habe Minister Rustrat nicht mehr gespielt. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Herz. Hat die Ernennung zum Oberstaatsanwalt den Herrn Minister veranlasst, nicht mehr zu spielen, oder war der Tod des Hauptmanns von Pavel der wirkliche Grund hierbei? Zeuge. Den wirklichen Grund kenne ich nicht. Da aber der Minister meiner Erinnerung nach mit dem Spiel »Lustige Sieben« aufhörte, als er Oberstaatsanwalt wurde, so nehme ich an, dass dies die Ursache war. Verteidiger. Ist Ihnen bekannt, dass Hauptmann von Pavel sich Spielschulden halber erschossen hat? Zeuge. Das habe ich allerdings gehört. Verteidiger. Und es ist Ihnen auch bekannt, dass Hauptmann von Pavel ein Spielgenosse des Ministers war? Zeuge. Jawohl. Verteidiger. Hat nicht Minister Rustrat gesagt, der Tod des Hauptmanns von Pavel hat mich stutzig gemacht und mich veranlasst, nicht mehr zu spielen? Zeuge. Das ist mir nicht bekannt. Landgerichtsdirektor Erk, Oldenburg. Er habe im Prozess Schweinert den Vorsitz geführt und den Angeklagten sehr eingehend vernommen. Dieser sei sehr klar und bestimmt gewesen, von einer Verwirrung oder Befangenheit könne keine Rede sein. Die Aussagen des Zeugen wurden schließlich protokolliert und ihm Satz für Satz des Protokolls langsam vorgelesen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Sie sind eine Zeit lang spezieller Amtsgenosse des Ministers Rustrat gewesen? Zeuge. Jawohl, wir gehörten Anfang der 1890er Jahre beide eine Zeit lang der Oldenburger Staatsanwaltschaft an. Verteidiger. Sie waren mit dem Minister Rustrat befreundet? Zeuge. Es kommt darauf an, was man unter Freundschaft versteht. Jedenfalls standen wir gut miteinander. Verteidiger. Was können Sie über die intellektuellen Fähigkeiten des Rechtsanwalts Becker sagen? Zeuge. Herr Rechtsanwalt Becker hat einen sehr guten Ruf. Über seine intellektuellen Fähigkeiten kann ich nichts sagen. Verteidiger. Herr Rechtsanwalt Becker sagte gestern unter seinem Eide. Er hatte nicht die Empfindung, dass sich der Angeklagte im Schweinert-Prozess in Widersprüche verwickelt habe. Wohl aber, dass infolge der vielen Fragen die Verhandlung schließlich über den Horizont des Angeklagten gegangen sei. Zeuge. Soweit mir erinnerlich, ist Rechtsanwalt Becker nach dem Angeklagten vernommen worden. Er ist also nicht von Anfang an im Saale gewesen und kann deshalb kein klares Urteil gewonnen haben. Auf Befragen des Staatsanwaltes bemerkte der Zeuge, er habe die Empfindung, dass zwischen dem Minister Rustrat und Rechtsanwalt Becker etwas vorgekommen sein müsse. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Ist dem Angeklagten mit Verhaftung gedroht worden? Zeuge. Ich erinnere mich nicht. Landrichter Dr. Gerold, Bremen. Er habe den Angeklagten im Strafverfahren gegen Schweinert vernommen. Der Angeklagte habe sich sehr bestimmt ausgelassen und auf seine, des Zeugen, Frage erklärt, er könne das Spiel »Lustige Sieben« von anderen Spielen ganz bestimmt unterscheiden. Gerichtsassessor Dr. Rumpf, Oldenburg. Er sei beisitzender Richter im Prozess Schweinert gewesen. Der Angeklagte sei stets dabei geblieben. Minister Rustrat habe mit dem Buchhändler Schmidt und Dr. Schleppegrell vielfach im Anschluss an ein Skatspiel »Lustige Sieben« gespielt. Der Angeklagte machte den Eindruck eines Menschen, der wohl nicht fließend und nur auf Fragen antworten konnte, aber ganz klar in seinen Angaben war. Er, Zeuge, sei der Auffassung, dass Widersprüche in der Aussage des Angeklagten bestanden. Der Angeklagte wurde auch wiederholt darauf aufmerksam gemacht, er sei aber bei seiner Bekundung geblieben. Ein weiterer Zeuge war Hotelier von der Heide, Bremen. Der Angeklagte sei bei ihm in Stellung gewesen. Er sei ein sehr aufmerksamer, fleißiger, anstelliger und ehrlicher junger Mann gewesen, so dass er ihn geschäftlich sehr empfehlen könne. Vorsitzender: Weshalb haben Sie den Angeklagten entlassen? Zeuge: Den genauen Grund kann ich nicht angeben. Ich glaube aber, da die Oldenburger Angelegenheit fortwährend in Zeitungen stand und dabei mein Hotel genannt wurde, sagte ich, es hat keinen Zweck mehr. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Der Angeklagte behauptet, er habe gekündigt? Zeuge: Das gebe ich zu. Es ist eines Tages etwas vorgekommen, deshalb ging der Angeklagte fort. Ich muss aber wiederholen, ich war geschäftlich sehr mit ihm zufrieden. Ja, ich hätte ihm unter Umständen die Stelle als Oberkellner angeboten. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Halten Sie den Angeklagten für einen wahrheitsliebenden Menschen? Zeuge: Jawohl. Verteidiger: Sie halten ihn also nicht für fähig, einen Meineid zu leisten? Zeuge: Keineswegs. Verteidiger: Der Kellner Heinz, der später vernommen werden wird, soll sich über den Angeklagten ungünstig äußern. Sind Sie der Meinung, dass Heinz auf den Angeklagten eifersüchtig war, weil der Angeklagte den Gästen sympathischer war als er? Zeuge: Das glaube ich bestimmt. Das, was Heinz spricht, ist überhaupt nicht maßgebend. Tivoli Wirt Schipke, Bremen: Er sei in den Jahren 1894 und 1895 Kellner im Oldenburger Zivilcasino gewesen. Dort sei vielfach lustige Sieben gespielt worden. Ob Minister Rustrat sich an den Spielen beteiligt habe, wisse er nicht. Er habe den Minister nur in der Nische sitzen sehen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Haben Sie an den Spielabenden viel Geld verdient? Zeuge: Jawohl, ich verdiente an solchen Abenden 30 bis 50 Mark. Alsdann wurde der 25-jährige Schiffskellner Barth als Zeuge aufgerufen. Dieser war so zaghaft, dass der Vorsitzende ihm sagte: Sie haben durchaus keinen Grund, ängstlich zu sein. Wenn Sie die Wahrheit sagen, dann geschieht Ihnen hier nichts. Der Zeuge bekundete auf Befragen des Vorsitzenden: Er sei 1899 einige Monate mit dem Angeklagten zusammen im Oldenburger Zivilcasino Kellner gewesen. Dort sei oftmals böse Sieben gespielt und auch ein Plakat aufgehängt worden, worauf die böse Sieben aufgemalt war. Vorsitzender: Sie nennen es böse Sieben. Sie meinen wohl lustige Sieben? Zeuge: Ja. Große allgemeine Heiterkeit. Vorsitzender: Wissen Sie, wer gespielt hat? Zeuge: Nein, ich kannte die Herren nicht. Vorsitzender: Ein Kellner Riemenschneider soll Ihnen einmal etwas erzählt haben. Zeuge: Jawohl. Vorsitzender: Was hat Ihnen Riemenschneider erzählt? Zeuge: Er sagte, er sei im Casino angepumpt worden. Vorsitzender: Von wem? Zeuge: Von einem Herrn Rustrat. Große Bewegung im Zuhörerraum. Vorsitzender: Bezeichnete Riemenschneider den Herrn Rustrat näher? Sagte er vielleicht, der Staatsanwalt oder der Rechtsanwalt Rustrat? Zeuge: Nein. Vorsitzende: Sie wurden, als Sie mit dem Schiff ankamen, sofort auf dem Amtsgericht in Bremen vernommen? Zeuge: Jawohl. Vorsitzende: Hatten Sie Kenntnis von den Rustrat-Prozessen? Zeuge: Jawohl. Vorsitzende: Wodurch? Zeuge: Wir hatten den Oldenburger Residenzboten an Bord. Stürmische Heiterkeit im Zuhörerraum. Auf die Vernehmung des in Amerika weilenden Kellners Riemenschneider wurde verzichtet. Am vierten Verhandlungstage bat sich nach der Eröffnung der Sitzung das Wort Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Ehe wir in die Verhandlung eintreten, muss ich bitten, eine Erklärung abgeben zu dürfen. Ebenso wie bei den diesbezüglichen Prozessen in Oldenburg ist auch hier in Bückeburg der Versuch gemacht worden, das ruhige Zusammenarbeiten der Prozessbeteiligten in dieser Verhandlung zu stören. Die Schaumburg-Lippische Landeszeitung, ein in hiesiger Gegend sehr verbreitetes Blatt, das wohl auch von den Herren Geschworenen gelesen wird, bringt in ihrer gestrigen Nummer einen Angriff auf die Verteidiger und sucht die Geschworenen in vollständig unzulässiger Weise zu Ungunsten des Angeklagten zu beeinflussen. Ich überreiche den Artikel dem Herrn Vorsitzenden und richte an ihn namens der gesamten Verteidigung die Bitte, die Herren Geschworenen zu warnen, sich durch irgendwelche Pressartikel beeinflussen zu lassen. Vorsitzender, ich habe den Artikel auch gelesen und ihn bedauert. Ich bemerke den Herren Geschworenen, dass sie das, was über den Prozess in den Zeitungen geschrieben wird, selbstverständlich gar nichts angeht. Sie, meine Herren Geschworenen, haben lediglich aufgrund der Vorgänge im Gerichtssaale ihren Wahrspruch abzugeben. Von allen äußeren Einflüssen müssen Sie sich vollständig fernhalten. Staatsanwalt Becker, Ich will bei dieser Gelegenheit erklären, dass die Staatsanwaltschaft den Oldenburger Pressartikeln vollständig fernsteht. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Davon sind die Verteidiger von vornherein überzeugt. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Jonas. Ich halte es für das Beste, alle solchen anonymen oder pseudonymen Pressartikel mit Nichtachtung zu strafen, ebenso wie es der Herr Vorsitzende bezüglich der anonymen Schmähbriefe vorgeschlagen hat. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Ich will mitteilen, dass ich heute wieder eine ganze Flut anonymer Briefe erhalten habe. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger beantragte darauf, außer den protokollarischen Aussagen des Angeklagten auch alle anderen Stellen im gerichtlichen Protokoll, soweit sie sich auf die Vernehmung des Angeklagten beziehen, den Geschworenen zu übergeben. Der Gerichtshof gab diesem Antrage statt. Es wurde alsdann Gastwirt Manns, Wegesack, als Zeuge vernommen. Der Angeklagte habe vor etwa 3 Jahren 9 Monate bei ihm konditioniert. Es sei in jeder Beziehung mit ihm zufrieden gewesen. Der Angeklagte sei ein sehr tüchtiger Kellner und habe einen sehr guten Charakter. Er sei sehr ordentlich, fleißig, zuvorkommend und ehrlich gewesen. Vorsitzender. Weshalb ist er von Ihnen abgegangen? Zeuge. Er wollte sich verbessern. Ich habe ihn einige Male in Bremen besucht und ihm gesagt, er könne jederzeit bei mir wieder eintreten. Vorsitzender. Halten Sie den Angeklagten für wahrheitsliebend? Zeuge. Jawohl. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Halten Sie den Angeklagten für fähig, wissentlich einen Meineid zu leisten? Zeuge. Keineswegs. Landwirt Bunnies. Er sei in den Jahren 1900 und 1901 im Oldenburger Zivilcasino Kellnerlehrling gewesen. Den Minister Rustrat habe er oftmals Skat spielen sehen. Er habe auch einige Male gesehen, dass der Angeklagte ein Plakat, auf dem die lustige 7 aufgemalt war, in die Nische hineinreichte. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Jonas. Wer saß in der Nische? Zeuge. Das weiß ich nicht. Kellner Theodor Voigt, Hannover. Er sei von Januar bis Mai 1900 im Oldenburger Zivilcasino Kellner gewesen. Minister Rustrat, Regierungsrat Becker, Buchhändler Schmidt und andere Herren habe er oftmals Karten spielen sehen. Was das für ein Kartenspiel war, wisse er nicht. An den Abenden der Examenskneipen sei von den jüngeren Herren lustige 7 gespielt worden. Vorsitzende, Sie haben vor dem Amtsgericht in Hannover gesagt, der Angeklagte Meyer habe das lustige 7-Plakat in die Nische gereicht, in der Minister Rustrat, Buchhändler Schmidt, Regierungsrat Becker, Dr. Schleppegrell und so weiter saßen. Zeuge, an diesen Abenden saßen aber die Herren nicht in der Nische. Vorsitzender, Sie meinen also, Meyer habe das Plakat in die Nische hineingereicht, in der Minister Rustrat, Regierungsrat Becker, Buchhändler Schmidt und so weiter zu sitzen pflegten. Zeuge, jawohl. Vorsitzender, Sie haben auch Ihre Aussage bei Ihrer Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter in Oldenburg in dem heutigen Sinne geändert? Zeuge, jawohl. Vorsitzender, ist der Vorsitzende des Deutschen Kellnerbundes für den Bezirksverband Bremen, Kellner Hansen, einmal bei Ihnen gewesen, um über diese Angelegenheit mit Ihnen zu sprechen? Zeuge, jawohl. Vorsitzender, bei Ihrer Vernehmung vor dem Amtsgericht in Hannover sind Sie wohl missverstanden worden? Zeuge, jawohl. Der Zeuge bekundete ferner auf Befragen. Er habe an diesen Spielabenden oftmals bis 60 Mark verdient. Er sei auch bisweilen angepumpt worden, habe aber stets die Darlehen zurückerhalten. Kellner Hampe. Er sei in den Jahren 1900 und 1901 Kellner im Oldenburger Zivilcasino gewesen. Er habe Minister Rustrat und so weiter nur Karten spielen sehen. Die jungen Herren spielten nach den Examenskneipen gewöhnlich lustige 7. Vorsitzender, Sie sollen gesagt haben, Sie haben Angst, wenn Sie in dieser Angelegenheit als Zeuge vernommen werden, es könnte Ihnen etwas passieren? Zeuge, ich habe nur gesagt, es ist mir unangenehm, dass ich als Zeuge kommen muss. Vorsitzender, weshalb war Ihnen das unangenehm? Zeuge, weil ich noch niemals vor Gericht war. Kellner Herzmann, er sei vom November 1900 bis April 1901 Kellner im Oldenburger Zivilcasino gewesen. Es sei in den Nischen viel und hoch gespielt worden. Wenn eine Nische überfüllt war, dann wurde eine zweite hinzugenommen. Vorsitzende, gehörte Minister Rustrat zu der Spielergesellschaft? Zeuge, das kann ich nicht sagen, er saß aber in der Nische. Vorsitzende, wie oft saß Minister Rustrat an den Abenden, an denen lustige 7 gespielt wurde, in der Nische? Zeuge, mehrere Male. Vorsitzende, wissen Sie es ganz genau? Zeuge. Ganz genau, ich kannte Herrn Minister Rustrat sehr genau. Vorsitzender. Haben Sie gesehen, dass Minister Rustrat sich an dem Spiel beteiligte? Zeuge. Direkt habe ich das nicht gesehen. Vorsitzender. Indirekt kann man nichts sehen. Sie können also jedenfalls nicht sagen, dass Minister Rustrat sich an dem Spiel beteiligt habe? Zeuge. Ich habe es nur angenommen. Vorsitzender. Worauf begründen Sie Ihre Schlussfolgerung? Zeuge. Weil der Minister mir den Sekt bezahlte und außerdem noch viel Gold und Silbergeld in der Hand hatte. Vorsitzender. Wer waren die anderen Herren? Zeuge. Buchhändler Schmidt und andere Herren. Staatsanwalt. Wodurch wissen Sie, dass lustige Sieben gespielt wurde? Zeuge. Weil ich den Würfelbecher mit den Würfeln und das lustige Siebenplakat gesehen habe. Auf weiteres Befragen sagte der Zeuge. Der Minister habe ihn einige Male, wenn er in die Nische kam, hinausgeworfen. Vorsitzender. Hat der Herr Minister in der Nische gestanden oder gesessen? Zeuge. Er hat gestanden. Vorsitzender. Sie haben früher gesagt, der Minister habe Ihnen wohl eine Flasche Sekt bezahlt, er habe aber kein weiteres Geld in der Hand gehabt? Zeuge. Das ist mir erst später wieder eingefallen. Vorsitzender. Bei Ihrer früheren Vernehmung waren Ihnen doch aber die Vorgänge noch bedeutend besser im Gedächtnis. Zeuge. Ich habe mich aber erst später darauf erinnert. Vorsitzender. Haben Sie über diese Angelegenheit mit Kellner Hansen gesprochen? Zeuge. Jawohl. Vorsitzender. Wissen Sie, was Sie Hansen erzählt haben? Zeuge. Das, was ich hier gesagt habe. Vorsitzender. Sie haben Hansen ganz andere Dinge erzählt. Ich ermahne Sie, die Wahrheit zu sagen. Ich werde Ihnen dann den Kellner Hansen gegenüberstellen. Der Zeuge schwieg. Vorsitzender. Sie sollen zu Hansen gesagt haben. Minister Rustrat habe in der Spielernische gesessen, die Bank gehalten und die blauen Lappen seien nur so geflogen. Zeuge. Vom blauen Lappenfliegen habe ich jedenfalls nichts gesagt. Vorsitzender. Na, das ist eine ganz landläufige Redensart. Haben Sie gesagt, der Minister hat die Bank gehalten? Zeuge. Das habe ich auch nicht gesagt. Staatsanwalt Becker. Ich beantrage im Anschluss hieran, Herrn Minister Rustrat zu vernehmen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Was haben Sie an solchen Spielabenden verdient? Zeuge. 40 bis 60 Mark. Verteidiger. Wie lange wurde an solchen Spielabenden gespielt? Zeuge. Oftmals bis zum frühen Morgen. Verteidiger. Vielleicht so lange, bis die Scheuerfrauen ins Lokal kamen? Zeuge. Das ist auch vorgekommen. Verteidiger. Ist es richtig, dass Sie sich fürchteten, in dieser Sache als Zeuge vernommen zu werden? Zeuge. Jawohl. Verteidiger. Fürchteten Sie, dass, wenn Sie hier die Wahrheit sagen, Sie das Schicksal des Angeklagten Meyer teilen könnten? Zeuge. Jawohl. Staatsanwalt. In welcher Kleidung erschien der Minister? Zeuge. Im Frack. Staatsanwalt. Sie kannten von den anderen Herren nur Herrn Buchhändler Schmidt? Zeuge. Jawohl. Staatsanwalt. Wie kommt es, dass Sie sich gerade so genau auf Herrn Minister Rustrat erinnern? Zeuge. Weil es mir auffiel, dass der Herr Minister sich an dem Spiel der lustigen Sieben beteiligte. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Jonas. Waren die in der Spielernischen sitzenden Offiziere in Uniform? Zeuge. Jawohl. Vorsitzender. Zeuge Hampe. Sie haben gehört, was der Herr Zeuge ausgesagt hat. Können Sie das bestätigen? Zeuge. Nein. Der Vorsitzende hielt nochmals dem Zeugen Herzmann seine dem Kellner Hansen gemachte Erzählung vor und ermahnte ihn eindringlichst, die Wahrheit zu sagen. Der Zeuge erklärte jedoch wiederholt, dass er dies dem Hansen nicht erzählt habe. Kellner Hansen, Bremen, der alsdann als Zeuge erschien, bekundete, Herzmann habe ihm, ohne dass er ihn gefragt habe, gesagt, Meyer sitze unschuldig. Er habe selbst gesehen, dass Minister Rustrat bei dem Spiel Lustige Sieben dabei gewesen sei. Der Minister habe die Bank gehalten, die blauen Lappen seien nur so geflogen. Vorsitzender, dabei bleiben Sie? Zeuge, jawohl. Vorsitzender, nun Herzmann, was sagen Sie dazu? Wollen Sie nicht die Möglichkeit zugeben, dass Sie dies dem Hansen doch erzählen haben? Herzmann, die Möglichkeit will ich zugeben. Große Bewegung im Zuhörerraum. Vorsitzender, weshalb haben Sie das nicht vorher erklärt? Wissen Sie, in welcher Gefahr Sie standen? Danken Sie Gott, dass Sie noch rechtzeitig die Möglichkeit zugegeben haben. Auf eingehendes Befragen des Verteidigers gab Zeuge Hansen schließlich zu. Er habe vielleicht, als er bei dem Untersuchungsrichter in Oldenburg vernommen wurde, unbeabsichtigt zugunsten des Angeklagten etwas übertrieben. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Wir sahen uns genötigt nachzuforschen, ob vielleicht Zeuge Hansen unbeabsichtigt eine Übertreibung zugunsten des Angeklagten begangen hat, denn wir hatten die Empfindung, dass wir wieder vor der Erhebung einer neuen Meinheitsanklage stehen. Vorsitzender: Ich konnte nicht wissen, dass Zeuge Hansen eine sehr bestimmte Aussage schließlich abschwächen wird. Hätte ich das geahnt, dann würde ich selbstverständlich nicht die Bemerkung gemacht haben. Herzmann kann Gott danken, dass er noch rechtzeitig die Möglichkeit eines Irrtums zugegeben hat. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Die Verteidigung ist entfernt, die Leitung der Verhandlung zu kritisieren. Ich erlaube mir aber, im Namen der Verteidigung an den Herrn Vorsitzenden die Bitte zu richten, frühere Aussagen den Zeugen nur in den dringendsten Fällen vorzuhalten. Laut Strafprozessordnung sollen Zeugen ihre früheren Aussagen nur dann vorgehalten werden, wenn dies zur Unterstützung des Gedächtnisses oder zur Aufklärung eines Widerspruches notwendig ist. Ich halte es gerade in dieser Verhandlung für bedenklich, den Zeugen ihre früheren Aussagen ohne zwingenden Grund vorzuhalten, da wohl in keinem Prozess die Zeugen der Verteidigung so eingeschüchtert sind wie in diesem. Der Umstand, dass über dem Zeugen Herzmann das Damoklesschwert der Verhaftung geschwebt hat, hat, wie wir uns in der Pause überzeugt haben, auf die Zeugen der Verteidigung wie ein kaltes Sturzbad gewirkt. Die Verteidigung macht sich anheischig, sämtlichen Belastungszeugen Widersprüche in ihren Aussagen nachzuweisen. Es ist bekannt, dass in allen Zivil- und Kriminalprozessen Widersprüche in den Zeugenaussagen vorkommen. Das liegt in der Natur der Sache. Deshalb wird aber noch keineswegs den Zeugen mit Verhaftung gedroht. Vorsitzender: Ich habe bereits gesagt, weshalb ich dem Zeugen Herzmann bedeutet habe, er könne Gott danken, dass er rechtzeitig die Möglichkeit eines Irrtums zugegeben hat. Im Übrigen habe ich es für erforderlich gehalten, den beiden letzten Zeugen ihre Widersprüche aus den gerichtlichen Protokollen vorzuhalten. Ich bin auch dazu berechtigt. Es wurde alsdann mit der Vernehmung des Zeugen Hansen fortgefahren. Dieser bekundete auf Befragen des Vorsitzenden: Der Deutsche Kellnerbund ist eine 1878 in Erfurt begründete Genossenschaft, deren Sitz Leipzig ist. Der Zweck des Bundes ist gegenseitige Unterstützung der Kollegen, Errichtung von Clubhäusern im In- und Auslande, damit die Kollegen wissen, wenn sie in eine fremde Stadt kommen, wohin sie sich wenden können. Politik ist ausgeschlossen. Der Angeklagte Meyer ist seit 2 Jahren Mitglied des Bundes. Als Meyer in Oldenburg verhaftet wurde, haben wir uns verpflichtet gehalten, uns, soweit angängig, des Kollegen anzunehmen. Wir haben einen Aufruf in unserem Fachorgan erlassen, es möchten sich alle melden, die in dieser Angelegenheit etwas bekunden können. Es haben sich auch eine Anzahl Kollegen gemeldet. Wir haben außerdem Herrn Rechtsanwalt Dr. Sprenger ersucht, die Verteidigung für Meyer zu übernehmen. Wir haben ferner die Mutter des Meyer unterstützt und dafür gesorgt, dass Meyer aus einem Oldenburger Hotel Essen bekam. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger: War Ihnen bekannt, dass das Sparkassenbuch des Angeklagten gerichtlich beschlagnahmt war? Zeuge: Das habe ich später gehört. Auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt Dr. Sprenger sagte der Zeuge noch: Polizeikommissar Böning, von dem er zunächst vernommen wurde, habe ihm gesagt, er müsse ihm bedeuten, dass er verpflichtet sei, ebenso die Wahrheit zu sagen, als wenn er von einem Richter vernommen werde. Im Weiteren bemerkte der Polizeikommissar: Er sei auch von der Unschuld des Meyer überzeugt. In den hohen Gesellschaftskreisen passiert viel, aber mit hohen Herren ist nicht gut Kirschenessen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Sagte er auch, Meyer hätte bedenken sollen, dass mit hohen Herren nicht gut Kirschen zu essen sei? Zeuge: Ja. Lautes Lachen im Zuhörerraum. Der Vorsitzende ermahnte das Publikum zur Ruhe und drohte im Wiederholungsfalle den Zuhörerraum räumen zu lassen. Der Zeuge Hansen bekundete ferner auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Einige Zeit darauf sei er und 2 andere Kollegen von dem Untersuchungsrichter Landgerichtsrat Meyer Holzgräfe in Oldenburg vernommen worden. Sie seien von einem Schutzmann ins Verhörzimmer geführt und hinaus begleitet worden. Der Schutzmann habe sie auch auf die Toilette begleitet. Heiterkeit im Zuhörerraum. Bei dem Untersuchungsrichter sei ihnen während der langen Vernehmung kein Stuhl angeboten worden. Der Untersuchungsrichter habe zu ihm gesagt: Bedenken Sie, dass Sie Ihre Aussagen beschwören müssen und Sie wissen ja, was darauf ankommt. Landgerichtsrat Meyer Holzgräfe: Er habe den Schutzmann hinzugezogen, um eine Verständigung zwischen den vernommenen und den zu vernehmenden Zeugen zu verhindern. Er habe allerdings zu dem Zeugen Hansen gesagt: Wenn der Widerspruch nicht anders aufzuklären ist, so werde ich von den gesetzlichen Mitteln der Vereidigung Gebrauch machen. Ich habe aber nicht gesagt, Sie wissen ja, was darauf kommt. Protokollführer Stelken, Oldenburg, schilderte in eingehender Weise die Vernehmungen des Angeklagten bei dem Untersuchungsrichter und bei dem Rechtsanwalt Dr. Herz. Letzterer habe den Angeklagten in seiner, des Zeugen, Anwesenheit eingehend vernommen. Der Angeklagte habe dabei seine bekannten Beschwerden bezüglich seiner Behandlung bei dem Kriminalkommissar Böning zu Protokoll gegeben und sein diesem gemachtes Geständnis widerrufen. Er, Zeuge, hatte die Empfindung, dass diese Erklärung des Angeklagten eine vollständig freiwillige war. Auf Befragen des Staatsanwalts sagte der Zeuge: Landgerichtsrat Meyer-Holzgräfe trete keinem Angeklagten oder Zeugen zu nahe. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Ich muss gegen diese Fragestellung des Herrn Staatsanwalts protestieren. Mit demselben Recht könnte die Verteidigung einen Referendar über die Geschäftsführung eines Landgerichtsdirektors fragen. Auf ferneres Befragen des Staatsanwalts bemerkte der Zeuge: Er habe sich gewundert, dass die Verteidiger niemals den Angeklagten gefragt haben, ob er sich vielleicht doch versehen habe. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Wir betrachten es nicht als die Aufgabe der Verteidigung, den Angeklagten zu einem Geständnis zu bewegen, weil seine Angaben vor mehreren Zeugen nicht bestätigt worden sind. Hotelier Werner, Hannover Münden: Er sei längere Zeit Wirt des Oldenburger Zivilcasinos gewesen. Es sei viel gespielt worden, er wisse aber weder, wer gespielt habe, noch welche Spiele gespielt wurden. Er habe von den Kellnern gehört, dass auch gepokert und lustige Sieben gespielt wurde. Er habe sich aber nicht darum gekümmert. Er könne daher auch nicht sagen, ob und wie weit Minister Rustrat an den Spielen teilgenommen habe. Er konnte sich auch nicht um die Spieler bekümmern, da er nicht die ganze Nacht aufbleiben konnte. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Sie sagten, Sie konnten nicht so lange aufbleiben, da die Herren zu lange spielten. Ist es richtig, dass die Herren bis zum anderen Morgen spielten? Zeuge: Immer nicht, aber es ist bisweilen vorgekommen. Verteidiger: Ist es richtig, dass die Mädchen bisweilen im Reinemachen des Lokals verhindert waren, weil die Spieler noch da saßen? Zeuge: Jawohl. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger: In einer Reihe anonymer Zuschriften ist mir wiederum mitgeteilt worden, dass Pokern auch mit Würfeln gespielt werden könne. Ich lege darauf keinen Wert. Ich habe aber von einem Dr. Meckel aus Schadewitz einen Brief erhalten, in dem mir dieser mitteilt, auf den Schiffen des norddeutschen Lloyd und der Hamburg-Amerika-Linie sei das Pokerspiel verboten. Ich stelle anheim, darüber Beweis zu erheben. Gymnasialprofessor Dr. Frerichs, Oldenburg: Er sei eines Abends im Jahre 1900 zufällig im Oldenburger Zivilcasino in ein Privatzimmer des damaligen Casinowitz Werner getreten. Da habe er zu seiner Überraschung Minister Rustrat, Buchhändler Schmidt und Dr. Schleppekrell beim Kartenspiel getroffen. Die Herren waren offenbar auch ganz überrascht, dass sie gestört wurden. Was die Herren spielten, wisse er nicht. Er habe es für sehr eigentümlich gefunden, dass die Herren sich zum Zweck des Spielens in ein Privatzimmer zurückgezogen hatten. Kellner Machlack: Er sei vor etwa 4 Jahren Kellner im Oldenburger Zivilcasino gewesen. Er wisse nicht, ob Minister Rustrat gespielt habe. Er habe aber einmal in der Nische des Ministers Rustrat einen sogenannten Bieruntersatz gefunden, auf dem das Spiel Lustige Sieben aufgezeichnet war. Vorsitzender: Inwiefern war das die Rustrat-Nische? Zeuge: Die Nische wurde Rustrat-Nische genannt, weil Minister Rustrat fast allabendlich in dieser Nische saß. Darauf wurde Minister Rustrat als Zeuge aufgerufen. Er bekundete auf Befragen des Vorsitzenden: Die Angaben des Zeugen Herzmann seien unwahr. Es sei richtig, dass er einmal mit Buchhändler Schmidt und Dr. Schleppekrell in einem Privatzimmer des Casinowitz gespielt habe. An jenen Abend seien einer Festlichkeit wegen alle Zimmer besetzt gewesen. Deshalb habe ihnen der Casinowirt ein Privatzimmer zugewiesen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Herz: Herr Minister, Sie haben Ihren Freunden gegenüber zugegeben, dass Sie noch bis in die letzte Zeit Poker gespielt haben. Geben Sie nun zu, dass Sie in Ihrer Zeugenaussage in dem Prozess Ries-Biermann eine Tatsache unterdrückt haben? Zeuge, sehr erregt: Ich bin leider nicht in der Lage, mich gegen diese Beleidigungen zu schützen. Verteidiger: Ich muss mich ganz entschieden dagegen verwahren, dass ich den Minister beleidigt habe. Ich bin der Meinung, der Herr Zeuge müsste so viel Jurist sein, dass ihm bekannt sein müsste, ich stelle die Fragen nicht aus persönlicher Ranküne oder gehässigen Beweggründen, sondern weil ich es für meine Pflicht als Verteidiger im Interesse des Angeklagten halte. Ich muss also auf Beantworten der Frage bestehen. Minister Rustrat, ich habe in dem Prozess Ries-Biermann gesagt. Ich habe seit Anfang der 1890er Jahre nicht mehr lustige Sieben gespielt. Ich hatte gar keine Veranlassung, die Zeit anzugeben, seit welcher ich nicht mehr gepokert oder gemauschelt habe. Es ist durch gerichtliche Entscheidung festgestellt, dass ich mich einer Verletzung meiner Eidespflicht niemals schuldig gemacht habe. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Herz. Sie müssen doch aber Bedenken gehabt haben, ob Ihre Aussagen korrekt waren, sonst hätten Sie wohl nicht durch Ihren Rechtsanbeistand Herrn Rechtsanwalt Dr. Wisser in einer öffentlichen Gerichtssitzung erklären lassen, dass Sie seit 12 bis 14 Jahren nicht mehr hasardiert haben. Zeuge. Als in dem Prozess gegen einen Austräger des Oldenburger Residenzboten namens Kruse, der wegen Beleidigung meiner Person angeklagt war, das berüchtigte Protokoll zur Verlesung kam. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Erregt aufspringend. Herr Vorsitzender, ich beantrage, den Zeugen zur Ordnung zu rufen, eventuell deshalb einen Gerichtsbeschluss herbeizuführen. Ich kann mir unmöglich eine solche Beleidigung gefallen lassen. Mir persönlich ist es ja gleichgültig, aber da dies dem Angeklagten schaden könnte, so muss ich bitten, den Zeugen in die Schranken zu verweisen. Vorsitzender, ich muss allerdings sagen, dass diese Bemerkung ungehörig war. Minister Rustrat. Also ich sage, nachdem mir bekannt wurde, ein Kellner Meier habe bei Dr. Sprenger zu Protokoll erklärt, ich hätte noch 1899 und 1900 lustige Sieben gespielt, die Bank gehalten und so weiter, hielt ich es für nötig, Herrn Rechtsanwalt Wisser zu der erwähnten Erklärung zu veranlassen, ganz besonders zu erklären, dass die Aussage des Kellners Meier vollständig unwahr sei. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Ich halte damit die Angelegenheit für erledigt, und zwar ganz besonders deshalb, um eine Wiederholung solch peinlicher Szenen zu vermeiden, die der Sache nur schaden könnten. Minister Rustrat. Ich finde es sehr eigentümlich, dass, nachdem diese Frage von den Herren Verteidigern angeschnitten ist, sie plötzlich wieder fallen lassen. Ich halte es doch für erforderlich, zumindest noch Herrn Rechtsanwalt Wisser als Zeugen zu vernehmen. Vorsitzender. Ich bin der Meinung, wenn die Herren Verteidiger die Sache für erledigt ansehen, dann halten sie für aufgeklärt. Minister Rustrat. Ich will nur noch meinem Bedauern Ausdruck geben, dass die Beschuldigung des Meineidsverdachts gegen mich erhoben wurde, ohne dass es mir möglich ist, diese Beleidigung zurückzuweisen. Vorsitzende. Das ist in dieser Verhandlung nicht geschehen. Minister Rustrat. Relata refero. Es ist mir mitgeteilt worden, dass es geschehen ist. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Herz. Die Verteidigung hat lediglich die Aussetzung der Vereidigung des Zeugen beantragt. Minister Rustrat wurde darauf entlassen. Ende von Abschnitt 36.